Zehntes Buch, siebentes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 2. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 2 von Christoph Martin Wieland. Zehntes Buch, siebentes Kapitel. Ein merkwürdiger Vortrag des Philistus. Wozu ein großer Herr Philosophen und witzige Köpfe brauchen kann. Dionysius stiftet eine Akademie von schönen Geistern. Dionysius, dessen natürliche Eitelkeit durch die Diskurse des athenischen Weisen zu einer heftigen Ruhmbegierde aufgeschwollen war, hatte sich unter andern Schwachheiten in den Kopf gesetzt, für einen Gönner der Gelehrten, für einen Kenner und sogar für einen der schönen Geister seiner Zeit gehalten zu werden. Er war sehr bekümmert. Plato und Dion möchten den Griechen, denen er vorzüglich zu gefallen begierig war, die gute Meinung wieder benehmen, welche man von ihm zu fassen angefangen hatte. Und diese Furcht scheint einer von den stärksten Beweggründen gewesen zu sein, warum er den Philosophen bei der Trennung mit so vieler Freundschaft überhäuft hatte. Er ließ es nicht dabei bewenden. Philistus sagte ihm, dass Griechenland eine Menge gelehrter und nicht allzu wohlgenährter Müßiggänger habe, welche so berühmt als Plato und zum Teil geschickter seien, einen Prinzen bei Tische oder in verlornen Augenblicken zu belustigen, als dieser seltsame Mann, den die wunderliche Grille plage, ein lächerlich ehrwürdiges Mittelding zwischen einem ägyptischen Priester und einem Staatsmanne vorstellen zu wollen. Er bewies ihm mit den Beispielen seiner eigenen Vorfahren, dass ein Fürst sich den Ruhm eines vortrefflichen Regenten nicht wohlfeiler verschaffen könne, als indem er Philosophen und Poeten in seinen Schutz nehme. Leute, welche für die Ehre, seine Tischgenossen zu sein oder für einen mäßigen Gehalt bereit seien, alle ihre Talente ohne Maß und Ziel zu seinem Ruhm und zu Beförderung seiner Absichten zu verschwenden. Glauben wir, sagte er, dass Hieron, der wundertätige Mann, der Held, der Halbgott, das Muster aller fürstlichen, bürgerlichen und häuslichen Tugenden gewesen sei, wofür ihn die Nachwelt hält? Wir wissen, was wir davon denken sollen. Er war, was alle Prinzen sind, und lebte, wie sie alle leben. Er tat, was ich und ein jeder anderer tun würde, wenn wir zu unumschränkten Herren einer so schönen Insel, wie Sizilien ist, geboren wären. Aber er hatte die Klugheit, Simoniden und Pindarn an seinem Hofe zu halten. Sie lobten ihn in die Wette, weil sie wohl gefüttert und bezahlt wurden. Alle Welt erhob die Freigebigkeit des Prinzen, und doch kostete ihm dieser ruhm nicht halb so viel als seine jagdhunde. Wer wollte ein könig sein, wenn ein könig das alles wirklich tun müßte, was sich ein müßiger sophist auf seinem faulbette oder Diogenes in seiner tonne einfallen läßt, ihm zu pflichten zu machen? Wer wollte regieren, wenn ein regent allen forderungen und wünschen seiner untertanen genug tun müßte? Das meiste, wo nicht alles, kommt auf die Meinung an, die ein großer Herr von sich erweckt, nicht auf seine Handlungen selbst, sondern auf die Gestalt und den Schwung, den er ihnen zu geben weiß. Was er nicht selbst tun will oder tun kann, das können witzige Köpfe für ihn tun. Halten Sie sich einen Philosophen, der alles demonstrieren, einen Schwätzer, der über alles scherzen, und einen Poeten, der über alles Verse machen kann. Der Nutzen, den Sie von dieser kleinen Ausgabe ziehen werden, fällt zwar nicht sogleich in die Augen, wiewohl es an sich selbst schon vorteils genug ist, für einen Beschützer der Musen gehalten zu werden. Denn dies ist in den Augen von 99 Hundertteilen des menschlichen Geschlechts ein untrüglicher Beweis, dass der Fürst selbst ein Herr von großer Einsicht und Wissenschaft ist, und diese Meinung erweckt Zutrauen und ein günstiges Vorurteil für alles, was er unternimmt. Aber dies ist der geringste Nutzen, den Sie von Ihren witzigen Kostgängern ziehen. Setzen wir den Fall, es sei nötig, eine neue Auflage zu machen. Braucht es mehr, um in einem Augenblick ein allgemeines Murren gegen Ihre Regierung zu erregen? Die Missvergnügten, eine Art von Leuten, welche die klügste Regierung niemals gänzlich ausrotten kann, machen sich einen solchen Zeitpunkt zunutze. Sie setzen das Volk in Gärung, untersuchen die Aufführung des Fürsten, die Verwaltung seiner Einkünfte und tausend Dinge, an welche vorher niemand gedacht hatte. Die Unruhe nimmt zu, die Repräsentanten des Volks versammeln sich, man übergibt dem Hofe eine Vorstellung, eine Beschwerung um die andere. Unvermerkt nimmt man sich heraus, die Bitten in Forderungen zu verwandeln und die Forderungen mit ehrfurchtsvollen Drohungen zu unterstützen. Kurz, die Ruhe ihres Lebens ist wenigstens auf einige Zeit verloren. Sie befinden sich in kritischen Umständen, wo der kleinste Fehltritt die schlimmsten Folgen nach sich ziehen kann. Und es braucht nur einen Dion, der sich zu einer solchen Zeit einem missvergnügten Pöbel an den Kopf wirft, so haben wir einen Aufruhr in seiner ganzen Größe. Hier zeigt sich der wahre Nutzen unserer witzigen Köpfe. Durch ihren Beistand können wir in etlichen Tagen allen diesen Übeln zuvorkommen. Lassen wir den Philosophen demonstrieren, daß diese auflage zur wohlfahrt des gemeinen wesens unentbehrlich ist. Der spaßvogel trage irgend einen lächerlichen einfall, irgend eine lustige hofanekdote oder ein boshaftes märchen in der stadt herum, und der poet verfertige eilends eine neue komödie und ein paar gassenlieder, um dem pöbel etwas zu sehen und zu singen zu geben. So wird alles ruhig bleiben, und während die politischen Müßiggänger sich darüber zanken werden, ob der Philosoph recht oder unrecht argumentiert habe, indes die kleine ärgerliche Anekdote und die neue Komödie den Witz aller guten Gesellschaften in Atem erhält, wird der Pöbel ein paar Flüche zwischen den Zähnen murmeln, seinen Gassenhauer anstimmen und bezahlen. Solche Dienste, setzte Philistus hinzu, sind doch wohl wert, etliche Leute zu unterhalten, die ihren ganzen Ehrgeiz darein setzen, Worte zierlich zusammenzusetzen, Silben zu zählen, Ohren zu kitzeln und Lungen zu erschüttern. Leute, deren äußerste Wünsche erfüllt sind, wenn man ihnen so viel gibt, als sie brauchen, um durch eine Welt, an die sie wenig Ansprüche machen, sorglos hindurch zu schlendern und nichts zu tun, als was der Wurm im Kopfe, den sie ihren Genie nennen, ihnen zum größten Vergnügen ihres Lebens macht. Dionysius fand diesen Rat seines würdigen Ministers vollkommen nach seinem Geschmacke. Philistus übergab ihm eine Liste von mehr als 20 Kandidaten, aus denen er nach Belieben auswählen könnte. Der Prinz glaubte, daß man so nützlicher Leute nicht zu viel haben könne, und wählte alle. Die sämtlichen schönen Geister Griechenlands wurden unter blendenden Verheißungen an seinen Hof eingeladen. In kurzer Zeit wimmelte es in seinen Vorsälen von Philosophen und Priestern der Musen. Alle Arten von Dichtern, epische, tragische, komische und lyrische, welche ihr Glück zu Athen nicht hatten machen können, zogen nach Syrakus, um ihre Leiern und Flöten an den anmutigen Ufern des Anapus zu stimmen und sich satt zu essen. Sie glaubten, daß es ihnen gar wohl erlaubt sein könne, die Tugenden des Dionysius zu besingen, nachdem der göttliche Pindar sich nicht geschämt hatte, die Maulesel des Hieron unsterblich zu machen. Sogar der sokratische Antisthenes ließ sich durch die Hoffnung herbeilocken, daß ihn die Freigebigkeit dieses neuen Musageten in den Stand setzen würde, die Vorteile der freiwilligen Armut und der Enthaltsamkeit mit desto mehr Gemächlichkeit zu studieren. tugenden von deren schönheit nach dem stillschweigenden geständnis ihrer eifrigsten lobredner sich nach einer guten mahlzeit am beredtesten sprechen läßt. Kurz, Dionys hatte das Vergnügen, sich mitten an seinem Hofe eine Akademie für seinen eignen Leib zu errichten, deren Vorsteher und Apollo er selbst zu sein würdigte, und in welcher über die Gerechtigkeit, über die Grenzen des Guten und Bösen, über die Quelle der Gesetze, über das Schöne, über die Natur der Seele, der Welt und der Götter und andere solche Gegenstände, die nach den gewöhnlichen Begriffen der Weltleute zu nichts als zur Konversation gut sind, mit so vieler Schwatzhaftigkeit und Subtilität und mit so wenig gesundem Menschenverstande disputiert wurde, als es in irgend einer Schule der damaligen oder folgenden Zeiten zu geschehen pflegte. Er hatte das Vergnügen, sich bewundern und wegen einer Menge von Tugenden und Heldeneigenschaften Lob preisen zu hören, die er sich selbst niemals zugetraut hätte. Seine Philosophen waren keine Leute, die, wie Plato, sich herausgenommen hätten, ihn hofmeistern und lehren zu wollen, wie er zuerst sich selbst und dann seinen Staat regieren müsse. Der strengste unter ihnen war zu höflich, etwas an seiner Lebensart auszusetzen. Und alle waren bereit, es einem jeden Zweifler sonnenklar zu beweisen, dass ein Fürst, welcher Zueignungsschriften und Lobgedichte so gut bezahlte, so gastfrei war und seine getreuen Untertanen durch den Anblick so vieler Feste und Lustbarkeiten glücklich machte, der würdigste unter allen Königen sein müsse. In diesen Umständen befand sich der Hof zu Syracus, als der Held unserer Geschichte in dieser Stadt ankam. Und so war der Fürst beschaffen, welchem er unter ganz andern Voraussetzungen seine Dienste anzubieten gekommen war. Ende von 7. Kapitel, Ende von 10. Buch und Ende von Geschichte des Agathon, Teil 2. Von Christoph Martin Wieland.